Es gibt eine makabre Anekdote, die möchte ich Ihnen kurz erzählen. Sie spielt nach Beethovens Beerdigung in Wien am 29. März 1827. Da sitzt Schubert im Wirtshaus zur Mehlgrube und trinkt mit seinen Komponistenkollegen Franz Lachner und Benedikt Randhartinger auf den verstorbenen Meister. Ein Glas folgt aufs andere, beim letzten ruft Schubert aus: Und dieses auf denjenigen von uns dreien, der unserem Beethoven als der Erste nachfolgen wird. Ein doppeldeutiger Trinkspruch. Nachfolgen im Ruhm oder nachfolgen im Tod? Gut anderthalb Jahre später stirbt Schubert, lange vor Lachner und Randhartinger. Und man könnte meinen, er habe es gewusst oder wenigstens geahnt. Seien Sie herzlich begrüßt zu einer neuen Folge unserer Sendereihe über Franz Schubert. Krankheit als Metapher vom Leiden an der Welt. Liebchen und der Saft der Reben, teilen meines Herzens Glut und besinnigen mein Leben. Sie ist reizend, ihr ist gut. Mein Gebete macht sie wird so freundlich hin. Auch mein Liebchen strahlt verklärter, wenn ich voll des Nektars bin, wenn ich voll des Nektars bin. Doppelt ist mein Herz geahndet, Wein und Liebchen preis ich hoch. Wenn zuweilen eines mannet, tröstet mich das andere doch. Wenn zuweilen eines mannet, tröstet mich das andere doch. Beinen ewig anzuhängen, schwöre frohen Mutes ich, sie begeistert zu gesängen, ja, zu heilgem Wahnsinn mich, einem ewig anzuhängen, schwöre frohen Mutes ich, sie begeistern zu gesängen, ja, zu heilgem Wahnsinn mich, sie begeistern zu gesängen, ja, zu heilgem Wahnsinn mich, ja, zu heilgem Wahnsinn. Wagt's mein Liebchen anzublicken, kostet meinen Tafelwein, und o Freunde mit Entzücken, stimmt ihr in mein Loblied ein. Wagt's mein Liebchen anzublicken, wagt's, und kostet meinen Tafelwein, und o Freunde mit Entzücken, stimmt ihr in mein Loblied ein. Stimmt ihr in mein Loblied ein. So verschön ich ohne Kummer täglich meinen Lebenslauf, Bacchus dank ich süßen Schlummer, aber weck mich wieder auf. So verschön ich ohne Kummer täglich meinen Lebenslauf, Bacchus dank ich süßen Schlummer, aber weck mich wieder auf. Aber weck mich wieder auf, aber weckt mich wieder auf. So verschön ich ohne Kummer täglich meinen Lebenslauf, Bacchus, dank ich süßen Schlummer, aber weck mich wieder auf. Bacchus, dank ich süßen Schlummer, aber weck mich wieder, aber weck mich wieder auf. So verschön ich ohne Kummer täglich meinen Lebenslauf. Bacchus, dank ich süßen Schlummer, aber weck mich wieder auf. Bacchus, dank ich süßen Schlummer, aber weck mich wieder auf. Die Singphoniker mit einem Vokalquartett aus dem Frühling 1827, Wein und Liebe. Schubert war, wie sein früher Biograf Heinrich Kreisel von Hellborn schreibt, ein aufrichtiger Verehrer des Weines. Er trinkt also gern. Wenn viel und guter Wein auf dem Tisch stand, musste man auf Franzen ein wachsames Auge haben, so Hellborn weiter. Das haben seine Freunde nicht immer gehabt, wie wir wissen. Um Schuberts Gesundheit soll es heute gehen, eine Gesundheit, die von Anfang an nicht die stabilste ist. Das hat mit der Konstitution des Komponisten zu tun, mit seinem Leben, seinem Lebenswandel, aber es ist auch der Zeit geschuldet. Wir befinden uns im frühen 19. Jahrhundert. Wien ist zwar bereits vollständig kanalisiert, als erste Stadt Europas, doch die Menschen in den Vorstädten kippen ihr Abwasser und ihre Abfälle in die Bäche des Wienerwalds. Immer wieder kommt es zu Seuchen. Man wäscht sich in den Bächen, das verunreinigte Grundwasser wird getrunken und auch sonst lassen die hygienischen Verhältnisse zu wünschen übrig. In Lichtental, wo die Familie Schubert lebt, ist das nicht anders. Schubert hat 18 Geschwister bzw. Halbgeschwister. Franz Senior, sein Vater, ist zweimal verheiratet. Von diesen 18 erreichen nur 8 das Erwachsenenalter. Die anderen sterben an Masern, Röteln, Pocken, Typhus, Cholera und anderen Infektionskrankheiten. Das Penicillin wird erst 100 Jahre nach Schuberts Tod entdeckt, 1928. Und dann lauert noch eine andere Gefahr. Sie trifft vor allem Prostituierte und unverheiratete junge Männer. Auf der Straße oder in Bordellen infizieren sie sich mit dem, was die Schotten bis heute die englische, die Russen die polnische und die Deutschen die französische Krankheit nennen, mit Syphilis. Die Geschlechtskrankheit ist kaum behandelbar, die Diagnose erfolgt meist zu spät und die zeitgenössische Quecksilbertherapie hat grässliche Nebenwirkungen. Das Immunsystem bricht zusammen, Haare und Zähne fallen aus, die Glieder schmerzen, Stimmungsschwankungen stellen sich ein, bis hin zu schweren Depressionen. All das kennt man aus Berichten über Franz Schubert. Ende 1822 steckt er sich an, wenig später bereits fühlt er sich marodig. Zu den Symptomen gehören Schleimhautgeschwüre, eine grippeähnliche Schwäche und wandernde Ausschläge. Ende Februar erwähnt Schubert selbst seine Krankheit zum ersten Mal in einem Brief an den Komponisten Ignaz von Mosel. Er wird behandelt, zunächst ambulant, im Herbst 1823, dann im Krankenhaus. Er ändert seine Lebensweise, geht viel spazieren, hält Diät, trinkt weniger. Besserung tritt ein. Am 13. Februar 1824 schreibt Moritz von Schwind. Er, also Schubert, sieht viel besser aus und ist sehr heiter, ist sehr komisch hungrig und macht Quartetten und Deutsche und Variationen ohne Zahl. Dazu gehören auch die Variationen für Klavier und Flöte auf das Lied »Trockene Blumen« aus der schönen Müllerin. Und die hören wir jetzt. Es spielen James Galway und Philipp Moll. Das Ganze beginnt mit einer großen Introduktion und in Schuberts berüchtigtem Todesrhythmus, in einer Pavane wie unterm Vergrößerungsglas. Thank you. Thank you. Variation pour le pianoforte et flûte, so lautet der Originaltitel dieser Variationen über das drittletzte Lied aus der schönen Müllerin Trockne Blumen. Wir hörten eine Aufnahme mit dem Flötisten James Galway und dem Pianisten Philipp Moll. Das Ganze ist Schuberts einzige Komposition für Flöte überhaupt und ein hochvirtuoses, heikel zu spielendes Zwiegespräch zwischen zwei Instrumenten. Die Virtuosität erklärt sich aus den Interpreten, denen das Stück ursprünglich zugeeignet ist, der Pianistin Anna Fröhlich, der ältesten der vier Fröhlich-Schwestern, und dem Flötisten Ferdinand Bogner im Hauptberuf Kanzlist an der K&K Hofkammer. Mehrfach muss Schubert die Flötenstimme überarbeiten, bis Bogner, der Laie, sie technisch bewältigen kann. Entstehungsgeschichtlich ist die schöne Müllerin das Dokument einer gesundheitlichen Krise, wobei man sich die Situation kaum vorstellen kann. Da liegt ein junger Mensch im Krankenhaus, man sagt ihm, dass er nie wieder gesund werden wird, und dann schreibt er solche Lieder. Von Blumen, die aus Gräbern wachsen, von Engeln, die sich die Flügel abschneiden, vom Tod als Erlösung. Wie soll man also das eine, die Krankheit, nicht auf das andere beziehen, die Kunst? Und umgekehrt. Trotzdem würde ich hier vorsichtig sein. Schubert vertont keine persönlichen Befindlichkeiten. Sein Werk ist keine klingende Krankenakte und es steht am Ende auch nicht alles in Moll. Sicher geht es ihm in den mittleren 1820er Jahren mal besser und mal schlechter. Mal hat er mehr Kraft zum Komponieren, mal weniger. Und natürlich kann man sein Œuvre in die Zeit vor der Infektion und in die Zeit danach einteilen. Mit der Kunst, aber mit der Musik, betritt Schubert eine andere Welt. Mit seiner Musik verlässt er die Sphäre der Sterblichkeit, wenn man es pathetisch sagen möchte. Tod und Todesangst, körperliche und seelische Schmerzen, Kranksein als Metapher für ein Leiden an der Welt, das bleiben die Themen, die Schuberts Musik prägen. Und zwar nicht erst, als er selbst davon betroffen ist, sondern von Anfang an. Frühe Lieder wie Der Totengräber oder Der Erlkönig belegen das. Im 19. Jahrhundert wird rasch und viel gestorben. Der Tod ist omnipräsent. Und auch er ist eine Metapher, allerdings eine schillernde. Für die Erlösung von allem irdischen Leiden einerseits und andererseits für die Gewissheit, dass dies das Ende ist, unwiderruflich. Nach dem Tod kommt bei Schubert nichts mehr. Der Komponist am 31. März 1824 an seinen Freund Leopold Kuppelwieser in Rom. Lieber Kuppelwieser, schon längst drängt es mich, dir zu schreiben, doch niemals wusste ich, wo aus, wo ein. Doch nun beut sich mir die Gelegenheit durch Smirsch, und ich kann endlich wieder einmal jemandem meine Seele ganz ausschütten. Du bist ja so gut und bieder, du wirst mir gewiss manches verzeihen, was mir andere sehr übel nehmen würden. Mit einem Wort, ich fühle mich als den unglücklichsten, elendsten Menschen auf der Welt. Denk dir einen Menschen, dessen Gesundheit nie mehr richtig werden will und der aus Verzweiflung darüber die Sache immer schlechter statt besser macht. Denke dir einen Menschen, sage ich, dessen glänzendste Hoffnungen zunichte geworden sind, dem das Glück der Liebe und Freundschaft nichts bieten als höchstens Schmerz, dem Begeisterung, wenigstens anregende für das Schöne, zu schwinden droht, und frage dich, ob das nicht ein elender, unglücklicher Mensch ist. So freude- und freundelos verbringe ich meine Tage, wenn nicht manchmal Schwind mich besucht und mir einen Strahl jener vergangenen süßen Tage zuwendete. In Liedern habe ich wenig Neues gemacht, dagegen versuchte ich mich in mehreren Instrumentalsachen, denn ich komponierte zwei Quartetten für Violinen, Viola und Violoncell und ein Oktett und will noch ein Quartetto schreiben. Überhaupt will ich mir auf diese Art den Weg zur großen Sinfonie bahnen. Ich schließe jetzt, damit ich nicht zu viel Papier brauche, und küsse dich tausendmal. Wenn du mir über deine jetzige begeisterte Stimmung und über dein sonstiges Leben schreiben würdest, so freute nichts mehr deinen treuen Freund Franz Schubert. Lebe wohl, recht wohl. Udo Samel las Ausschnitte aus Schuberts berühmtem Schmerzensbrief an Kuppelwieser vom März 1824. Die Freunde in alle Winde zerstreut, Kuppelwieser in Rom, Schwind auf dem Weg nach München, Meierhofer im Staatsdienst, Schober abgetaucht. Seine Versuche in der Oper ein einziges krachendes Scheitern. Die Gesundheit weiterhin labil. Schubert durchlebt harte Zeiten. Seine Krankheit, die Syphilis, gilt als unheilbar. Jede zwischenzeitliche Besserung ist im Grunde trügerisch. Am Ende stehen Depressionen, Demenz, Delirium. Ob Schubert das weiß oder hofft er, wenn er es weiß, dass sein Fall die große Ausnahme bildet, ein medizinisches Wunder. Zu den Streichquartetten, die Schubert gegenüber Kuppelwieser erwähnt, gehört auch eines seiner heute berühmtesten, das Quartett in D-Moll, Deutschverzeichnis 810, Der Tod und das Mädchen. So benannt nach dem Variationensatz Andante con moto, der dem gleichnamigen Lied auf ein Gedicht von Matthias Claudius folgt. Vorüber, ach vorüber, geh, wilder Knochenmann, ich bin noch jung, geh lieber und rühre mich nicht an, sagt das Mädchen im Gedicht, und natürlich hört man hier niemand anderen als Schubert selbst bitten und singen. Ein Streichquartett als Programm, als Verarbeitung der Autobiografie? Das wäre dann doch etwas zu weit gedacht, zu modern in Richtung Liszt oder Richard Strauss. Eines aber lässt sich festhalten, denke ich, auch über den Variationensatz, die poetische Zelle des Quartetts hinaus. Als Schubert sein Lied schreibt, 1817, ist er gesund. Da ist der Tod für ihn, den Lehrersohn, eine Erlösungsformel, ein frühromantischer Topos. 1824 hingegen weiß er, dass er krank ist. Der Tod, der Knochenmann, ist zur bitteren Realität geworden. Das macht einen Unterschied, auch musikalisch. Das Thema des Liedes, wo immer es vorkommt im Quartett, wird nur mehr zitiert. Es ist nur mehr eine Reminiszenz an früher. Es gibt noch ein anderes Eigenzitat, mit dem Schubert hier spielt, aber das ist nur etwas für Eingeweihte und war es auch damals schon. Im Kopfsatz des Quartetts nämlich zitiert er eine Kadenz aus dem dritten Akt seiner Oper Fierabras, und zwar den Verzweiflungsausbruch von Emma, der weiblichen Hauptperson. »Mich fassen die bleichen Gestalten der Nacht.« Da ist er wieder, der Knochenmann. Wie eine Formel, wie ein Signet schickt Schubert ihn durch seine Musik. Der erste Satz, Allegro, aus dem Streichquartett in D-Moll, Deutschverzeichnis 810, Der Tod und das Mädchen. Und das Fierabras-Zitat müssen Sie jetzt nicht erkennen. Der Gestus des Düsteren, Fatalistischen teilt sich auch so mit vom ersten Takt an. Thank you. Schuberts zwielichtiges, immer vom Tode berührtes Genie, so heißt es in Thomas Manns Roman Dr. Faustus, und mit dieser Musik im Kopf versteht man das Zwielichtige wohl richtig, nämlich nicht als anrüchig oder moralisch verwerflich, sondern als getrübt, als diesseitig und jenseitig zugleich. Das war der Kopfsatz Allegro aus einem der ganz großen, reifen Schubert-Streichquartette, dem Quartett Der Tod und das Mädchen. Es spielte das Aris-Quartett in einer Aufnahme von 2018. Wie geht es weiter mit Schubert? Das Tückische an einer syphilitischen Infektion ist, dass es lange Phasen gibt, in denen der Patient oder die Patientin so gut wie keine Symptome zeigt. Die Krankheit wird chronisch und wiegt einen gleichzeitig in Sicherheit. Wenn man sie metaphorisch deuten würde, könnte man sagen, man steckt sich bei der intimsten Berührung an, die Menschen miteinander tauschen können, bei der Liebe, und trägt dieses Mal der Unverträglichkeit, dieses Zeichen, ein Leben lang in sich, wird es nie wieder los. So ist es auch bei Schubert. Er hat 4,5 gute, produktive Jahre mit wenigen Einschränkungen, er reist, verdient Geld, jedenfalls zeitweise, und überwindet seine künstlerische Krise, das Hadern mit der Sonate, das Ringen um die große Form im Schatten Beethovens. Verlage fragen bei ihm an, die Presse windet ihm blumige Kränze. Schuberts Geist hat überall einen kühnen Schwung, in dem er alle mit sich fortreißt, die sich ihm nahen, heißt es im März 1828. Seine Musik trage durch die unermesslichen Tiefen des Menschenherzens in weite Ferne. Schubert ist also auf dem besten Weg, eine Größe im Wiener Musikleben zu werden. Auch Beethovens Tod macht das möglich. Dann wird er wieder krank, mitten in der Arbeit an neuen Liedern nach Gedichten von Julius Rellstab und Heinrich Heine. Der Verleger Tobias Haslinger veröffentlicht diese Lieder ein halbes Jahr nach Schuberts Tod unter dem Titel Schwanengesang. Sie erweisen sich als ein absoluter Verkaufsschlager, nicht zuletzt wegen des Titels. Freude verlassenden vor. Du schiebst eben das Fensterlein hell. Ade! Ade, ihr Sterne, verhüllet euch grau. Ade! Des Fensterlein trübes, verschimmerndes Licht ersetzt ihr unzähligen Sterne uns nicht. Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei? Was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei? Was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Ade, ihr Sterne, verhüllet euch grau. Ade. Der junge Hermann Prey, 1963, begleitet von Walter Klien mit zwei Rellstabliedern aus dem Schwanengesang In der Ferne und Abschied. Die Rellstabgedichte erreichen Schubert über Anton Schindler, den Beethoven vertrauten. Vermutlich wollte Beethoven sie selbst vertonen und kam nicht mehr dazu. Ihr Ton gilt als sanft melancholisch. Von Bächlein, Hainen und Liebchen ist die Rede. Leise flehen meine Lieder gehört dazu, das Ständchen. Der Blick zurück beschwört noch einmal die Ferne der Geliebten, die Sehnsucht nach ihr bzw. nach Geborgenheit überhaupt und die eigene Einsamkeit. Die einzelnen Lieder sind sehr unterschiedlich, mal in Melodie und Form betont schlicht gehalten, mal, wie es ein zeitgenössischer Kritiker nennt, von einem ohrenzerreißenden Fortschritt geprägt. Mit dem letzten Rellstablied, dem Abschied, scheint sich das lyrische Ich in sein Schicksal zu fügen. Zumindest mündet der anfangs so unruhige Galopp der Begleitung am Ende in ein metrisch gleichmäßiges Klaviernachspiel. Ist das nun Realitätssinn, vernünftige Einsicht oder Resignation? Die Heine-Lieder geben darauf die Antwort. Man kann davon ausgehen, dass Schubert den Schwanengesang nicht als Zyklus konzipiert. Dafür ist die Zusammenstellung zu divers, auch im Vergleich mit der schönen Müllerin und der Winterreise. Auf die Heine-Gedichte stößt Schubert in Heines Buch der Lieder, das 1827 erscheint. Erneut also aktuelle Literatur und ein ganz neuer poetischer Ton. Ein Ton, der in seiner Drastik und Schärfe auch musikalisch alles Konventionelle verhindert. Plötzlich geht es nicht mehr darum, Schuberts kompositorischen Eigensinn, seine Progressivität unter den tonnenschweren Gewichten der musikalischen Tradition hervorzuschürfen. Plötzlich liegt diese Progressivität, seine ganze ins Offene greifende Kreativität, klar zutage. Hier lässt sich nichts mehr mit Strophenseligkeit maskieren. Hier hilft kein bloßer sängerischer Schöngesang. Hören wir zwei Heine-Lieder, Am Meer und Der Doppelgänger. Eine unheimliche Scheinidylle das eine, eine entsetzliche Szene, ja ein Albtraum das andere. Das lyrische Ich konfrontiert sich mit sich selbst, mit seiner Geschichte, seiner ganzen Hoffnungslosigkeit. Leere, oktavierte Akkorde, starre Haltenoten, Schicksalsostinato. Es singt Brigitte Fassbender. Hinaus im Letzten. Der Doppelgänger nach Heine, eines der furchtbarsten, beklemmendsten Schubert-Lieder überhaupt. Und das letzte in seinem letzten Liederzyklus, der im Grunde genommen ja keiner ist. Die Interpreten unserer Aufnahme waren Brigitte Fassbender und Aribert Reimann. Tobias Haslinger, dem emsigen Verleger, ist es zu danken, dass der Schwanengesang so nicht schließt. Nicht mit diesen klirrenden Fortissimi, nicht mit diesen harmonischen Trauerakkorden. Also stellt Haslinger kurzerhand ein Lied dazu an den Schluss, die Taubenpost nach Johann Gabriel Seidel. Ein Lied, das mit dem Ganzen auf Anhieb nichts zu tun hat, vom Publikum aber gerne genommen wird. Der Schwanengesang entsteht im August. Anfang September fühlt Schubert sich plötzlich krank. Er hat Schwindelanfälle und Blutwallungen, wahrscheinlich hohen Blutdruck. Kurzum, er kränkelte und medizinierte, wie sein Bruder Ferdinand rückblickend schreibt. Um nicht allein zu sein und besser umsorgt werden zu können, zieht Schubert zu seinem Bruder auf die Wieden, heute Kettenbrückengasse 6 im 4. Wiener Bezirk. Es wird seine letzte Wohnung sein. Da es sich um einen Neubau handelt, sind die Mietkosten günstig. Das Haus ist noch feucht, die Wohnung nicht eben groß. Schubert bezieht das sogenannte Gassenkabinett, ein schummriges Zimmerchen, zur Gasse hinaus. Woran er gerade arbeitet, das nimmt er mit auf die Wieden, egal wie schlecht er sich fühlt. Es sind keine Kleinigkeiten. Seine letzten drei Klaviersonaten gehören dazu und sein großes Streichquintett in C-Dur. Ungewöhnlich daran ist schon die Besetzung für zwei Geigen, Bratsche und zwei Celli. Mozarts Streichquintette, die Schubert im Elternhaus selbst gespielt hat, verdoppeln die Bratsche. Halb knüpft der späte Schubert also an die musikalische Tradition an, halb lässt er sie hinter sich. Wir erinnern uns, schon im Forellenquintett gibt es ein zweites Cello. Auch das könnte eine Reminiszenz sein, in eigener Sache gewissermaßen. Überhaupt zieht das Quintett die Schubert-Summe aller Schubert-Summen. Es bündelt so viele Entwicklungslinien, dass man kaum weiß, wo man anfangen soll. Bei den unendlichen Melodien und Melodiebögen, den himmlischen Längen, allein der erste Satz dauert 20 Minuten, bei der Zerbrechlichkeit dieser Musik, bei ihren Schlüsselakkorden, die wie Gelenke funktionieren, oder bei der für den späten Schubert so typischen Emanzipation des Rhythmus von der Melodie, beim harmonischen Spiel von Hell und Dunkel, Abgrund und Schönheit. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Schubert sich mit seiner Kammermusik tatsächlich auf den Weg macht zur großen Sinfonie, dass er sinfonisch denkt, auch wenn er gerade keine Sinfonie schreibt, hier ist er der Beweis. Allegro ma non troppo, der Kopfsatz aus dem Streichquintett. Es spielen das Quartetto di Cremona und der Cellist Eckhard Runge. Thank you. Thank you. Es gibt einen großartigen Text von dem Komponisten Ernst Krenek, geschrieben 1928 zu Schuberts 100. Todestag. Schubert, so Krenek, sei eine jener seltenen Erscheinungen, um deretwillen man Gott danken kann, dass er die Welt erschaffen hat. Mit der Musik im Herzen und im Kopf, die wir eben gehört haben, kann man dem Krenekschen Pathos nur zustimmen, selbst im 21. Jahrhundert. Das war der erste Satz aus Schuberts Streichquintett in C-Dur, Deutschverzeichnis 956. Es spielte das Quartetto di Cremona, ergänzt durch den Berliner Cellisten Eckhard Runge. Zu den Werken, die Schubert in seiner Sterbewohnung vollendet, gehört auch seine späte Klaviersonate in C-Moll, die erste seiner späten Sonatentrias. Begonnen hat er die Arbeit daran im Mai 1828. Die Reinschrift, das lässt sich verifizieren, folgt dann erst im September. Da geht es ihm gesundheitlich bereits schlecht und er wohnt bei seinem Bruder Ferdinand. Zu Schwindel und Bluthochdruck gesellen sich Fieberschübe und Schüttelfrost. Schubert ist kein großer Überarbeiter seiner kompositorischen Ideen, war es nie. Was er einmal zu Papier bringt, sitzt. Man kann also davon ausgehen, dass er das Menuett seiner C-Moll-Sonate genau so schon im Frühjahr konzipiert, bei guter Gesundheit. Das aber macht das Stück noch bizarrer, doppelbödiger, ja grotesker. Ein traditioneller Tanzsatz, dem die Musik im Halse stecken bleibt? Thank you. Keiner kostet die Generalpausen ätzender aus als er, Swjatoslaw Richter, 1972 mit dem Menuett aus Schuberts Klaviersonate in C-Moll. Gesundheitlich geht es Ende 1828 Schlag auf Schlag. Am 31. Oktober besucht Schubert zum letzten Mal ein Wirtshaus und versucht, einen Fisch zu essen. Nach dem ersten Bissen wirft er Messer und Gabel von sich, Ekel erfasst ihn, er denkt, er habe sich vergiftet. Am 3. November hört er die letzte Musik seines Lebens, ein von seinem Bruder Ferdinand komponiertes Requiem in der Hernalser Pfarrkirche. Danach verlässt er das Haus nicht mehr. Ein stinkender Hautausschlag befällt ihn. »Ich liege so schwer da, ich meine, ich falle durch das Bett«, gesteht er Franz Lachner, einem seiner wenigen Besucher. An Schober, der ihn nicht besucht, schreibt er: »Lieber Schober, ich bin krank. Ich habe schon 11 Tage nichts gegessen und getrunken und wandle matt und schwankend von Sessel zu Bett und zurück. Wenn ich auch was genieße, so muss ich es gleich wieder von mir geben.« Gleichwohl bittet er den Freund um Lektüre und zählt auf, welche Abenteuerromane von James Fenimore Cooper er bereits gelesen habe. Der letzte Mohikaner, der Spion, der Lotse und die Aussiedler. Die Legende macht daraus, der sterbende Schubert habe nichts als Indianergeschichten gelesen. Am 17. November fällt er ins Delirium. 2 Tage später, am 19. nachmittags um 15 Uhr, stirbt er. Seit diesem Tag streitet sich die Medizingeschichte über die eigentliche Todesursache. Wie lautet die richtige Diagnose? Zur Wahl stehen chronische Syphilis, akuter Bauchtyphus als Folge des geschwächten Immunsystems, Nervenfieber, tatsächlich eine Vergiftung oder Selbstmord, dergestalt, dass Schubert sich absichtlich mit Typhus angesteckt haben soll, um dem typischen Ende eines Syphilitikers zu entgehen. So oder so, neuere Forschungen neigen eher der Typhus-These zu, für die auch die Symptome im Verhältnis zur Inkubationszeit zu sprechen scheinen. Das Ganze geht ja dann doch recht schnell. Einer der letzten kompositorischen Versuche Schuberts datiert vom Oktober 1828, sein Entwurf zu einer Sinfonie in D-Dur. Eine Musik, über die man nur staunen kann, weil sie nach der großen C-Dur-Sinfonie einen völlig anderen Weg einschlägt, weil Schubert eigens dafür noch Kontrapunktstunden bei Simon Sechter nimmt und überhaupt, weil er plötzlich so unsicher ist. Er schreibt nicht gleich in die Partitur wie sonst, sondern er skizziert. Er macht Zugeständnisse, die fast konventionell wirken, als wollte er den Erfolg, der ihm als Sinfoniker verwehrt geblieben ist, auf dem Sterbebett erzwingen. Allegro maestoso, Neville Mariner leitet die Academy of St. Martin in the Fields. Thank you. Thank you. Neville Mariner und die Academy of St. Martin in the Fields mit dem Kopfsatz aus Schuberts Zehnter, dem Entwurf zu einer Sinfonie in D-Dur, Deutschverzeichnis 936a. Dieser Entwurf wurde überhaupt erst 1978 entdeckt. Die Vervollständigung des Fragments besorgte Brian Newbould. Und damit geht diese Folge unserer Sendereihe über Franz Schubert zu Ende. In einer Woche hören wir uns hier wieder, wenn Sie mögen. Dann geht es um Schubert, den Unvollendeten. Was wurde aus den Fragmenten, die er hinterlassen hat? Wie gehen moderne Komponisten mit seinem Erbe um? Und haben wir, die wir so viele Möglichkeiten haben, ihn zu suchen, den wahren Schubert eigentlich gefunden? Und verabschieden möchte ich mich mit dem Lied, das sich durch reine verlegerische Willkür in den Schwanengesang verirrt hat, mit der Taubenpost, komponiert im Oktober 1828. Eine Hymne auf die Sehnsucht, auf jenes Gefühl, das Schubert bis zum Schluss nicht verlässt. Ich bin Christine Lemke-Mattwey und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich hab eine Brieftaub in meinem Sold. Es singt Mark Padmore, es spielt Paul Lewis. Eine Brieftaube in meinem Sold, die ist gar ergeben und treu. Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz und fliegt auch nie vorbei. Ich sende sie viel tausendmal auf Kundschaft. Braucht nicht Lohn, die Taube ist so. Tier.